Ich habe nicht verstanden, bei mir ist nicht angekommen, was heißt das? Bei mir ist angekommen, dass es eine Lehrstelle gibt bei der Situationistischen Internationale. Aber ihr wollt die auch irgendwie füllen, oder? Und das ist bei mir eigentlich müsst ihr mir das nochmal bringen, das ist nicht angekommen. Also wie kann man eine Geschlechterkritik in die Theorie der Situationistischen Internationale integrieren oder daraus entwickeln? Und wie würde die aussehen? Oder? Na, die Frage ist, also es wurde auf die Lehrstelle hingewiesen in der situationistischen Theorie, nämlich also wo sich nicht mit dem Geschlecht auseinandergesetzt wurde. Und wie ist die jetzt zu füllen, diese Lehrstelle? Also wie kann mit der Spektakelkritik das Geschlechterverhältnis kritisiert und mit eingebunden werden in diese Theorie? Versuchen muss, eine Antwort zu geben zunächst, weil ich das ja zuletzt versucht hatte zu skizzieren, einen solchen Weg als möglichen und nicht, dass die SI-Theorie unbrauchbar sei aufgrund der Lehrstelle. Und ich habe nur sehr vorsichtig, aber auch sehr gewagt den Schluss versucht zu begründen, dass aus der Spektakeltheorie selbst heraus die Möglichkeit gegeben ist, auch wenn die SI diese Möglichkeit so gut wie gar nicht wahrgenommen hat, die sie selbst sich sozusagen durch die vernünftige Abstraktion, also die wirklich brauchbare Abstraktion der Bestimmung des Spektakels, was das Spektakel ist und wie es als Bilderproduktion der Warenproduktion und der kapitalistischen Warenproduktion sozusagen aufsitzt und diese als materialisierte Ideologie reproduziert, sozusagen mega fetischistisch, ultrafetischistisch reproduziert. Das hat sie abstrakt vernünftig entwickelt und darin denke ich, dass die Brauchbarkeit für uns heute besteht, selber herzugehen und zu versuchen, erstens diese abstrakt vernünftige Spektakeltheorie sozusagen zu retten, sie nicht einfach in so einer Oberflächlichkeit, wie das durch den Situationismus und die Rekuperation, das heißt also die Beschlagnahmung der situationistischen Essentials, Thesen und auch Praxisformen durch das Kapital, durch den Staat, durch die linke Politik und so weiter geschehen ist, dass man das nicht dabei belässt, sondern dass man die Spektakeltheorie wirklich neu entdeckt. Und den Gehalt für die kritische Theorie insgesamt, den diese Spektakeltheorie als materialistische Bilderkritik, als ideologiekritische Zuspitzung auf die Bilderwelten der kapitalistischen Warenproduktion hat, dass wir das nutzbar machen. Und wenn wir das versuchen, dann könnten wir, so meine Überlegung, dann könnten wir gleichzeitig die Lehrstelle, die die SI hinterlassen hat und die ja auch nicht nur die SI hinterlassen hat, die ist ja eben vor allem durch die Lehrstelle Geschlecht, ist ja vor allem, und deswegen fehlen uns sozusagen materialistische Begrifflichkeiten wirklich, wenn von Sexes und Gender, von Kategorie Natur und der Kategorie Gesellschaft, Kultur die Rede ist, dann fehlen uns sehr weitgehend materialistische Begrifflichkeiten, sondern wir sind angewiesen auf die sehr stark konstruktivistische, sehr stark, ich sag mal so plump, idealistische, poststrukturalistische, dekonstruktivistische Theoriebildung, wie sie durch das staatlich garantierte Denken, durch die akademischen Gender Studies eben vorgeformt worden sind. Auf die sind wir erstmal angewiesen und wir müssen eigene Begrifflichkeiten, wenn wir das in revolutionärer Form aufheben wollen, diese Trennung des Geschlechts, müssen wir die selbst entwickeln, jenseits der akademischen Gender Studies. Gleichwohl müssten wir die akademischen Gender Studies selbst auch nutzen, denn das ist ja Ausdruck einer wirklichen Bewegung. Ich nannte eben die Bewegung, die sich als Queerness-Bewegung selbst bezeichnet hat und die Bornierungen innerhalb der Schwulenbewegung, Frauenbewegung, viele anderer sogenannter Devianter-Bewegungen versucht hat aufzuheben, wechselseitig, und sie gegen die Normalität und ihre Bilderwelten, ihre normativen Role Models auch zu stellen. Das alles ist ja von dem General Intellect und der sozusagen der gesamtgesellschaftlichen kapitalistischen Ideologiefabrik Universität sehr gut erforscht worden, soziologisch erforscht worden, aber auch mit den entsprechenden Mängeln erforscht worden. Und deswegen sind wir darauf angewiesen und müssen im selben Zug sozusagen diese Ergebnisse lernen zu entwenden für unsere eigenen Zwecke, die Totalität von Kapital und Staat, das heißt auch von universitärer Forschung und Theoriebildung, umzuwerfen, ohne dass wir dahinter zurückfallen und in so eine Bastelei und in Theorielosigkeit versacken. Und dann können wir überhaupt nichts lösen. Dann können wir die gesellschaftlichen Fragen nicht in Richtung Kommunismus lösen. Und indem wir diese Ansätze, die sich Gender Studies nennen oder die wirkliche Bewegung, die als Queerness-Bewegung auch aufgetreten ist und weiter auftritt und sich entwickelt, indem wir die selbst in eine neue Theorie-Praxis-Beziehung hinein versuchen zu bewegen, zu entwickeln, haben wir die Möglichkeit, das, was die SI begonnen hat, die Engführung, oder nicht nur Engführung, viel zu wenig gesagt, die Identität von Spektakelkritik, von materialistischer Bilderkritik und Kritik der politischen Ökonomie. Und dazu wäre zu erwähnen, was Freud die libidinöse Ökonomie nennt, also die psychoanalytische Tradition als Kritik der libidinösen Ökonomie, gerade in der Frage der Geschlechterprägungen und der Geschlechterrollen und des Geschlechts, das zusammenzuführen und selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn wir das auf eine Praxis hin betreiben wollen, diesen Zusammenschluss, diese Assoziation für eine theoretische Praxis in diesem Sinne, dann bleibt uns sozusagen nichts anderes übrig, um das praktisch werden zu lassen, auch als zugleich damit zu beginnen, das, was die SI selbst als psychogeografisches Konzept entwickelt hat und propagiert und auch ein Stück weit bis in die revolutionäre Bewegung der Besetzungen in Frankreich hinein gespeist hat und motiviert hat und mitbetrieben hat als Teil dieser Bewegung, das aufzugreifen und sozusagen neu zu erfinden in den heutigen Gegebenheiten entsprechend. Das ist jetzt also, ich habe diese Leerstelle dadurch jetzt nicht gefüllt, aber ich habe einen Vorschlag, dass die SI genutzt werden könnte, um die Bilderkritik zu intensivieren und diesen Teil der kritischen Theorie zu retten und neu zu erfinden, zu entwickeln. Neu zu erfinden ist hier vielleicht zu viel gesagt, einfach zu entdecken. Und dann zu sehen, was da neu erfunden werden muss. Dass das in Bezug auf die Frage des Geschlechts, der Trennung des Geschlechts, und was ist überhaupt Geschlecht, Sex ist Gender und so weiter, natürliches, gesellschaftliches, biologisches, kulturelles, gesellschaftliches Sein, Bewusstsein und immer wieder Natur, gesellschaftliche Natur, diese ungeheuer komplexe und harte und gefährliche Dialektik bis in jedes gesellschaftliche Individuum hinein, dass das von uns selbstständig gemacht werden muss und sozusagen neu erfunden werden muss, weil die SI es nicht tat, weil sie hier gegenüber stehen blieb. Das ist natürlich der Beginn, diese Leerstelle selbst auszufüllen. Das wäre der Vorschlag, das wäre die Überlegung wert. Und da denke ich, dass darüber auch die Assoziierung, die von dem Negator vorgeschlagen worden ist in seinem Beitrag explizit, diese Assoziierung auch möglich sein könnte. In dieser Art von theoretischer Praxis entlang der Analyse von Geschlecht als Kritik der politischen Ökonomie, als Kritik der libidinösen Ökonomie und als eine materialistische Imagologie sozusagen, untrennbar voneinander. Ist das jetzt ungefähr, das Stichwort dafür wäre Psychogeografie als Vorschlag. Darüber müssten wir dann näher eingehen, da will ich jetzt aber erstmal nicht mich weiter darüber verbreiten. Das hat die SI uns tatsächlich geliefert, diese Konzeption, und hat da schon einiges gezeigt, was möglich war. Aber nicht in Bezug auf Gender natürlich. Also du hast es gerade selbst schon kurz angesprochen, ich wollte da genau, aber auch nochmal nachhaken. Also wenn ihr das Konzept von Sex-Gender übernehmt, inwieweit, genau, ihr redet auch von Natur, von Gesellschaft, also die ganze Begrifflichkeit, die gerade halt schon kam. Genau, also wie verortet ihr eigentlich Frau? Also was ist auch halt Natur? Oder mal andersrum gefragt, also mir ist aufgefallen, dass wenn ihr über prekäre Rollen geredet habt, ihr meist über Mütter geredet habt, eigentlich aber auch über Frauen, also Frauen meintet, also wenn man im Zusammenhang von ja, den Frauen geredet hat, dann aber als Beispiel halt die Mutter gebracht hat. Jetzt wäre halt meine Frage, genau, halt nochmal andersrum gedacht, inwieweit die, oder ja, wie sich in so einer Geschlechterkritik halt irgendwie Natürlichkeit halt ausmachen müsste, könnte, also wie verortet ihr Sex und Gender, was ist überhaupt die Frau? Ja. Also du hast die Frage jetzt an uns drei gerichtet, deswegen gehe ich davon aus, du möchtest drei Antworten haben, weil eine gibt's da bestimmt nicht. Oder war das an jemand speziell gerichtet? Mach du mal zuerst. Das ist natürlich richtig, was du da festgestellt hast, sozusagen, dass bei Beispielen oder bei Erwähnungen ist tatsächlich eigentlich dann auf sowas, also auf sowas wie dann Mütter gekommen ist, weil also jetzt, ich gehe jetzt dann mal von dem aus, was ich so erzählt habe vorhin, weil ich das halt sehr striking fand, wie Andrea Truman da in der ersten Ausgabe von Outside the Box es halt beschrieben hat, was das eigentlich heißt, wenn sozusagen eine Bewegung wie der Feminismus dann die Frauenbewegung sozusagen sich sozusagen so weit zu Tode gesiegt hat, dass sozusagen die Subjekte und Objekte, ne, in so einer Bewegung oder so einem Prozess dann halt es mit Ergebnissen zu tun haben, die auf einer Ebene eben mehr Bewegungsspielraum geschaffen haben, aber sozusagen in der Säkularisierung, ne, von sowas wie Geschlechterverhältnis, ist vielleicht ein blödes Wort, letzten Endes dann eigentlich nur erstmal nur mehr um die Ohren haben. Wir könnten natürlich irgendwie bei der Frage der Prekarisierung oder sozusagen des tendenziellen Falls des Werts der wahren Arbeitskraft könnten wir uns natürlich irgendwie mit einiger Anstrengung irgendwie den Gesamtprozess anschauen, würden da wahrscheinlich aber auch immer wieder sozusagen vom Besonderen erstmal ausgehen müssen, was es heute heißt, dass sozusagen die Konkurrenz der Einzelelemente der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin auf bestimmte Punkte zu laufen, dass es eigentlich sozusagen, dass bestimmte Momente eigentlich eine immer größere Gesellschaftlichkeit hervorbringen und auf der anderen Seite sozusagen eine immer stärkere Atomisierung schaffen, was ja dann eben auch von Tagediebin angesprochen wurde, was das sozusagen dann eben auf so einer Ebene von Atomisierung oder Vereinzelung eben bedeutet. Wenn ich von sowas wie Frau rede, dann glaube ich erstmal von sozusagen, dann rede ich, glaube ich, von etwas, was als gesellschaftliche, als eine der ältesten gesellschaftlichen Arbeitsteilungen, die aber auch immer wieder sozusagen neu definiert ist oder in also rede ich sozusagen von dem, was wir an bürgerlicher Gesellschaft haben, was meinetwegen von Rousseau beschrieben wird, in dem Verhältnis Mann-Frauen, rede ich davon, dass durch die Bewegungen, die sozusagen unter dem von der Gesellschaft produziert wird und hinter ihrem Rücken und unter ihren Füßen läuft, genau diese Kategorien eigentlich zu einer Aufhebung hin eigentlich sich bewegen, die von der Möglichkeit her diese Kategorien aber sozusagen auch nur aktiv aufgehoben werden können. Wenn ich so das erwähnte, dass sozusagen heute Frauen, Männer und Frauen zugleich sein müssen und das aber eben in einer Art von Leben, was sozusagen mehr Möglichkeiten hat, aber auch gleichzeitig mehr Abrieb bedeutet und es eigentlich auch kein Zurück gibt, dass eigentlich das eine Tendenz ist, die, und darum war es mir heute in dem Vortrag gegangen, danach schreit, dass eben Formen von Assoziationen gefunden werden müssen, ausprobiert werden müssen, in denen sozusagen diese Widersprüche überhaupt halbwegs erlebbar sind, hin und auf Aufhebung. Konkret gesprochen, wenn ich von Frau rede, dann rede ich tatsächlich von einer gesellschaftlichen Kategorie, die vom Stand der gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten her, vom Stand der Produktivkräfte her und so weiter und so fort, eigentlich immer weniger da sein müsste, aber praktisch auf allen Ebenen irgendwie, wo eben sozusagen der gesellschaftliche Stand hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, und gesellschaftlich ist dann eben von den Möglichkeiten, die eigentlich hervorgetrieben werden, von sowas wie einem kapitalistischen Kommunismus, dass dieser Widerspruch eigentlich immer größer wird und Frau darin eigentlich ein Konzept und zugleich eine Realität ist, die, um es mal so zu sagen, auch immer wieder in diesem Widerspruch aufgesucht wird. Also nehmen wir mal gerade sowas wie, dass sozusagen genau diese vielfachen Rollen übernehmen zu müssen, auch tatsächlich ein Bedürfnis danach erzeugt, irgendwie manche davon nicht mehr spielen zu müssen. Sprich, dass Frau zum Beispiel heute auch sein kann, genau diese Rolle wieder zu affirmieren, um sich beispielsweise eben der Lohnarbeit zu entziehen. Also es wäre sozusagen auf allen möglichen Ebenen durchzubuchstabieren, inwiefern die Rolle Frau und sozusagen ihre physischen Trägerinnen in diesen Widersprüchen irgendwie verwickelt sind und sich bewegen müssen. Und Punkt wird konfus. Ja, vielen Dank. Also du hattest ja auch nach diesem Topos der alleinerziehenden Mutter, den wir irgendwie alle hatten, gefragt. Das hat mich dann auch überrascht, dass wir den alle nochmal aufgenommen haben. Aber wir hatten halt vorher ziemlich viel über diesen Status quo diskutiert. Also was ist eigentlich erreicht in der Gleichberechtigung, Frauenbewegung sozusagen? Weil man sich ja Mainstream-gesellschaftlich eigentlich schon in einer postfeministischen Gesellschaft bewegt, in der es immer heißt so, ja, aber das brauchen wir ja jetzt nicht mehr, jetzt ist ja quasi alles durchgesetzt und es gibt nur noch Frauen, die sozusagen voll auf der Welle, wir sind unterdrückt reiten und in Wirklichkeit sozusagen alles holen so, und von da aus nochmal gucken, wie ist es denn mit denen, also sozusagen mit der Entwicklung von sowas wie, kann ich auch nicht Frau sein oder kann ich auch nicht Mann sein? Und der Punkt, den wir dann eben bei Andrea Truman gefunden hatten und sehr spannend fand, war dieser, dass die Frau sehr wohl alle möglichen anderen Rollen, die gesellschaftlich eher männlich bestimmt waren, auch ausfüllen kann. Was aber nicht weggefallen ist, ist sozusagen, dass sie für die gesamte Rückseite weiterhin verantwortlich ist. Und sozusagen komplett identitär wird es dann, wenn sie Mutter wird, so, also das ist, denke ich mal, theoretisch sozusagen eigentlich so ein Punkt, an dem es eklatant wird, aber auch aus einfach empirischen Beobachtungen im Freundes- und Bekanntenkreis sozusagen, ist das so der Punkt, wo komplett nochmal die Zweierbeziehungen irgendwie hochgehalten wird, obwohl man sich früher auch mal in kollektiveren Assoziationen bewegt hat. Und also wenn man denn sagt, was denke ich mal, also zumindest mein Hintergrund war, dass sowas wie Frau und Mann gesellschaftlich hergestellt wird, dass aber natürlich die Einzelpersonen jeweils irgendwie ein Eigeninteresse entwickeln, sich als solche gegenderten Wesen herzustellen, wäre, finde ich, schon die Frage, wo das wieder umkippt. Also wo sozusagen das, was meinetwegen noch in den 70er Jahren an Ansätzen von wir wollen das Kollektiv und wir wollen das anders noch vorhanden war, sozusagen vollkommen weg ist und eigentlich an die Stelle dessen getreten ist, dass komplett selbstbestimmte Gender sein wollen sozusagen. Also wenn wir jetzt hier von Queerbewegung reden, reden wir ja eigentlich von was es schon als radikale Bewegung kaum mehr gibt. Also das ist ja fast schon immer Reminiszenz. Und halt die Frage von worüber reden wir eigentlich so? Da ist eigentlich keine Bewegung. Und sozusagen, also darauf zieht es ab. Ja, ich bin von der Wucht der Frage wie von einer Keule getroffen eigentlich, obwohl ich mich hätte auf diese Frage einstellen sollen heute Abend. Du fragst, und ich will versuchen, das sozusagen taktisch etwas anzuordnen, wirklich eine Antwort zu geben, die uns weiterbringt. Also du fragtest, wie verortet ihr eigentlich Frau? Zunächst mal möchte ich da nicht persönlich antworten dürfen. Also ihr möchte ich nicht sagen, wie ich jetzt Frau für mich persönlich verorte. Da möchte ich schon die gute, zivilisierte, bürgerliche Trennung zwischen öffentlich und privat bis intim beibehalten und möchte aber dennoch sagen, dass ich, und da bin ich sicher nicht der einzige, das einzige Mensch, der Sex- und gendermäßig männlich konstruiert ist, durch wen und was auch immer, ungefähr analog sagen zu dem, was ich als Hinweis über die Wertformanalyse geben wollte. Das ist für mich ungefähr ein solches, dieses Konstrukt Frau ist für mich persönlich eigentlich mehr denn je und länger denn mehr ein Rätsel, ungefähr wie das Geldrätsel. Und das kann man sich dann näher angucken, was das bedeutet. Gerade weil das ein Körper ist, der, und zwar der verblendendste, fetischistischste Körper, das Geld. Und ähnlich analog und vielleicht mehr als ähnlich, strukturanalog oder was immer, aber ohne Analogieschluss bitte, stellt sich das, dieses Konstrukt Frau in ihrem Selbstbild und in ihren Projektionen, angefangen von Mutter, Schwester und Freundin und so weiter, wie das eben Freud sehr gut in den Imagines, in den Überdeterminiertheiten dieser Bilder, Traumbilder zum Beispiel, nachgewiesen hat, und dass die Psychoanalyse einfach weiß und tagtäglich hochholt in den Kuren, so stellt sich mir das als ein Rätsel und eine Verrätselung dar, was natürlich gleichzeitig heißt, dass mir auch das Wesen Mann ein immer rätselhafteres Wesen ist. Und das wäre eine Diskussion wert, wie gerade das Biologische, also wie ich als Schwanzträger und oder als gegenüber einer Person, die gebärfähig ist biologisch, dieses Bild und diese, wie Sigusch das nannte, eben die den Sexuierungs- und den Genuierungszwang behandle, wie ich damit fertig werde, wie ich ihn versuche aufzuheben in dieser Gesellschaft. Das führt mich dann genau auf die Lösung des Rätsels, ebenso wie das Geldrätsel gelöst werden muss bei Strafe des Untergangs von der Gesellschaft, aber auch von jedem einzelnen Individuum. So muss auch das Gender- und Sexes-Rätsel irgendwie gelöst werden. Und ich bin für die, und das will ich auf die öffentliche Ebene schieben, für die gesellschaftliche Lösung als eine kommunistische, polymorph, perverse Auflösung und Aufhebung dieser Konstrukte. Das wäre jetzt meine abstrakte Auskunft. Und wenn du fragst, jetzt bin ich auf dieser Ebene, wie verortet ihr eigentlich, jetzt bin ich in diesem Wir gut aufgehoben, die Frau, ich habe es in Anführungszeichen mir festgehalten, die Frage, Frau in Anführungszeichen natürlich, dann ist das auch wieder eine Brücke zu der Hilfsterminologie von Judith Butler etwa, die schon 1992 schrieb, das Geschlecht ist ein Ort der Auseinandersetzung. Wir haben das zum Beispiel auch listig auf unserem Proletaritätsbestimmung im Rahmen der SI-Proletaritätswiederentdeckung, also die Aufhebung der Verdrängung des Proletariats, anwendet, dass das Proletariat ein Ort der Auseinandersetzung ist. Diese Auseinandersetzung muss nicht als bürgerliches Aushandeln, wie von Judith Butler definiert werden, sondern wir definieren diese Auseinandersetzung viel konfliktuöser und viel dialektischer. Und diese Auseinandersetzung hieße, dass die, ja, da würde ich mich jetzt gerne verschanzen, aber sozusagen vorwärtsweisend verschanzen hinter dem, wo die SI mit ihrem Frauenbild ansetzt. Wenn ihr mir das erlaubt, würde ich gerne kurz das Frauenbild der SI zitatmäßig, das konnte ich ja in meinem Beitrag nicht machen, zum Besten geben, wo ich denke, dass das irgendwie ins Auge springt, was da los war, die Ambivalenz. Darf ich das oder soll das später nachgetragen werden? Also 69, ein knappes Jahr nach der Bewegung der Besetzung in Frankreich, resümiert die Situationistische Internationale in ihrer Revue, in dem berühmten Artikel Der Beginn einer Epoche über diesen proletarischen Revolutionsanlauf: Die bedeutende Beteiligung der Frauen an allen Formen des Kampfes ist ein wesentliches Zeichen seiner revolutionären Tiefe. Die Sitten wurden um vieles freier. Die Bewegung war gleichfalls die noch teilweise illusorische Kritik der Ware, in Klammern unter ihrer albernen sozialen Verkleidung als Konsum, sogenannte Konsumgesellschaft. Sie war auch bereits eine Ablehnung der Kunst, diese Bewegung, die sich jedoch noch nicht als deren geschichtliche Negation erkannte, in Klammern, unter der armseligen abstrakten Formel der Fantasie an die Macht, die nichts von den Mitteln wusste, diese Macht praktisch auszuüben und alles neu zu erfinden, und der es aus Mangel an Macht auch an Fantasie fehlte, Klammer zu. Dieser Passus zeigt, wie die SI ein zugleich selbstverständlich revolutionär progressives Bild von der Frau als tragender Teilnehmerin an der proletarischen und weit über das Proletariat hinausgehenden Jugendrevolte, Studentenbewegung und all das, eine proletarischen Bewegung der Besetzungen der Produktionsmittel dieser Gesellschaft, wie sie da die Frau als tragenden Teil, sozusagen als die Hälfte des Himmels, maoistisch gesprochen, hat. Dagegen ist natürlich gar nichts zu sagen, und sie tut das aber schulmeisterlich ab und geht gleich zu davon selbst theoretisch getrennten Essentials über, wie eben die Kritik an der Ware, die Kritik an der Kunst als eigener Sphäre. Also genau die Bereiche wie die Ökonomie, wenn wir jetzt mal den Kern der Warenproduktion als Ökonomie fassen, oder die politische Ökonomie oder eben die Kunst und Kultur als eine eigene Sphäre, die dieses Bild der Frau konstituieren. Und das trennt die SI in diesem Resümee und stellt es nebeneinander oder ordnet es nacheinander. Und da wird dann gewürdigt, dass die Sitten sich verbessert haben. Das ist fast schon so eine augenzwinkernde, herrenwitzartige Anspielung darauf, dass eben in den Straßen sich die Sitten lockerten, wenn die Leute tanzten und so weiter. Da schwebt schon wieder dieses grauenhafte 68er Bild von den wilden Männern und schönen Frauen, die mit der Nelke im Knopfloch und so weiter dann Rotwein trinken und so weiter. Also dieser 68er Kitsch, der konnte sich hier schon einschleichen in dem Bild. Und damit war es gut. Ähnlich ist dann mehrere Jahre später, sie nimmt nicht wahr, wie das miteinander eine Totalität bildet, eine gegliederte sozusagen Totalität in ihrer Widersprüchlichkeit. Und sie hat die Kohärenz, die sie eingefordert hat bei der Kritik, eben auch des Frauenbildes, das sie hier einfriert in seiner progressiven Ära, die Aufhebung des Geschlechts und die Aufhebung der Ware und die Aufhebung der Kunst und Kultur als Sphäre und Kunstreligion und die Aufhebung der bestehenden Macht des Staates, ja, das wird bei ihr, fällt in eine Inkohärenz auseinander. Das ist ihre innere Schranke gewesen. Aber gerade an der Frage von dem Bild der Frau ist das eine Schranke. Ein paar Jahre später, in ihrem Auflösungsdokument, klingt es dann so, da haben die letzten Mohikaner sozusagen der SI, das waren glaube ich nur noch vier Leute dann, die die SI dann auflösten aus guten Gründen, damit es nicht zu einem erstarrten Bild des Revolutionarismus weiter geistern, zu einem Geisterschiff werden bleiben konnte. Und da schrieb diese Auflösungsbroschüre wieder den Lautréamontschen entwendeten Satz: Die Sitten verbessern sich, die Bedeutung der Worte nimmt daran teil. Überall ist der Respekt vor der Entfremdung verloren gegangen. Die Jugend, die Arbeiter, die Farbigen, die Homosexuellen, die Frauen und die Kinder kommen darauf, alles zu wollen, was ihnen verboten war, gleichzeitig mit der Ablehnung des Hauptteils der erbärmlichen Resultate, die ihnen die alte Organisation der Klassengesellschaft zu erreichen und zu ertragen gestattete. Sie wollen keine Chefs mehr, keine Familie, keinen Staat. Sie kritisieren die Architektur und lernen, miteinander zu sprechen. Indem sie sich gegen 100 einzelne Unterdrückungen wenden, rebellieren sie tatsächlich gegen die entfremdete Arbeit. Was jetzt auf die Tagesordnung kommt, das ist die Abschaffung der Lohnarbeit. Jeder Ort eines sozialen Raums wird also zum Ort dieser Auseinandersetzung, zentriert auf die Abschaffung der Lohnarbeit. Wie realistisch oder wie illusionär diese Einschätzung 1972 inzwischen war, und dass es auch ambivalent war, das ist jetzt nicht Gegenstand, sondern das wiederum das Frauenbild. Hier werden die Frauen, die Kinder, die Homosexuellen wieder nebeneinander gestellt, so eine Art Rainbow-Bewegung, was dann einige Jahre später als neue soziale Bewegungen figurierte. Und wiederum werden sie sozusagen in ihrem Bild eingefroren, in ihrem progressiven Schub. Das war eben dann inzwischen die erste feministische Bewegung, also das war nicht die historisch erste. Aber diese sozusagen, was dann später als Mütterbewegung auch gelabelt worden ist, im Anschluss an 68 und danach, die sich hier formierte. Und das wird sozusagen festgehalten. Also beide Male schafft es die SI nicht, das Bild der Frau aufzulösen. Eine andere kurze Episode ist die, es fällt mir schwer, weil ich jetzt hier kein zweites Referat halten will, aber vielleicht machen wir das in einem Seminar. Die ist die, dass eine sehr heftige Auseinandersetzung 1963 gab in Straßburg, wo die SI eigentlich schon den Keim für ihren Aktionismus, der dann schließlich in dem wütenden, das war so eine Studentengruppe, die die SI unterstützte und sich mit der SI schließlich auch fusionierte, zum Skandal von Straßburg, zu den Rebellionen von Nanterre dann 1967, 68 und schließlich zur Besetzung der Sorbonne auch mitführte, der Universität in Frankreich, die dann schließlich die Bewegung der Fabrikbesetzung auslöste. Da wurde der Keim schon 63, 64 ausgerechnet in einer Episode gelegt, wo ein technokratischer, der sich selbst als Technokrat bezeichnete Professor in Straßburg, der Abraham Moles, die SI anschrieb und mit hinten reinkroch. Er fände das doch interessant, also in Situationen, der Begriff der Situationen und Situationismus und so weiter, das interessiert ihn und er könnte ihr jetzt Ratschläge geben, wie man Situationen genauer wissenschaftlich und technokratisch und technologisch avanciert definieren könnte. Und der schlug dann unter anderem vor, in diesem Brief an die SI eine Politik zu entwerfen, und zwar die Soziologen auch danach zu fragen, wo die gesellschaftlichen Triebfedern des Konventionellen liegen. Zu den offensichtlichsten, so schrieb Abraham Moles, gehört die Sexualität, die sicherlich dazu geeignet ist, zahlreiche neue Situationen mit sich zu bringen. Die biologisch denkbare Fabrikation von Frauen mit 2x2 Brüsten stellt ohne Zweifel einen möglichen Vorschlag der Biologie an die Tradition dar. Die Erfindung von 1, 2, 3n verschiedenen Geschlechtern neben den beiden konventionellen schlägt ein sexuelles Kombinationssystem vor, das sich nach dem Permutationstheorem richtet und eine schnell riesig anwachsende Zahl von Liebessituationen in Klammern Faktor n vorstellbar macht und so weiter. Zum Beispiel sind Konstruktion von Gerüchen, zum Beispiel sind die Geruchskünste nur durch ausschließlich und stark sexualisierte Bezeichnungen entwickelt worden und vielmehr als Werkzeuge des Kampfes zwischen den Geschlechtern, aber niemals als abstrakte Kunst. Das könnte man jetzt unternehmen, schlug Abraham Moles vor. Der Professor Moles schlug weiter vor, mehr so theoretisch grundsätzlich, praktisch kann das alltägliche Leben, wie wir es kennen, überaus neue Situationen durch Unterschiede anbieten, die als belanglos erscheinen mögen. Ich denke zum Beispiel an die große Spaltung zwischen Mann und Frau, der eine von vornherein zufällige, aber endgültige Kategorisierung zugrunde liegt. Es ist heute überhaupt nicht mehr undenkbar, dass Menschen im Laufe ihres Lebens das Geschlecht wechseln und die neuen Situationen und deren zuerst individueller und dann auch gesellschaftlicher Charakter lassen sich hier durchaus denken. Meiner Meinung nach könnte die SI deren Erforschung als eine ihrer Aufgaben betrachten. Gesetzt den Fall, dass die Anziehungsvektoren Mann, Frau, Frau, Mann symmetrisch werden, anstatt der heute statistisch geltenden Regel einer zeitlichen Asymmetrie, so kann man sich denken, dass das Theater, der Film, die Literatur und die Kunst zu 90% ersetzt werden müssen. Also Aufhebung der Kunst auf diese Weise. Und so weiter. Eines der Ziele zu sein, der Situationismus sich setzen könnte, zu sein scheint und ist relativ leicht und mit einer Forschung dessen zu verbinden, was die biologische Technik mit sich bringt, was wegen vielfältiger Tabus praktisch unangetastet geblieben ist. Der Grundgedanke ist der, in einer zum technologischen Glück gezwungenen Gesellschaft nach neuen Situationen zu suchen. Das war der Vorschlag an die SI. Und auf diesen Vorschlag, der uns in vielen Zügen ja heute nicht mehr so spektakulär vorkommt, eben brauche ich jetzt nicht im Einzelnen drauf einzugehen, die Reproduktionstechnologie, die kosmetische Chirurgie und so weiter. Man kann mit, wie Adamczak mal in ihrem Kommunismusbüchlein Nachwort so schön schreibt, mit Silikon und künstlichen Stimmbändern kann man praktisch schon heute einiges in Richtung Polymorphie und auch kommunistische Körper sozusagen eigentlich machen. Und das war aber damals so shocking, dass de Boer an den Moles einen saugroben Brief schrieb und er beschimpfte ihn sofort, Kleinkopf, du hättest uns gar nicht zu schreiben brauchen, ich will jetzt nicht diesen ganzen brutal zurückschmetternden Brief lesen. Rechne nochmal, Moles, rechne noch einmal, du Technokraten, Piesel, so ungefähr. Und dann schreibt er, wer das menschliche Aussehen kennt, in das deine Programmierer dich gesteckt haben, kann sich leicht vorstellen, dass du von der Fabrikation von Frauen mit Endbrustpaaren träumst. Man kann sich schon denken, dass du dich nur schwer mit geringeren Paaren lässt. Lässt man aber deinen persönlichen Fall beiseite, so erscheinen deine pornografischen Träume genauso schlecht unterrichtet zu sein wie deine philosophisch-künstlerischen Ansprüche und so weiter. Eine Mechanik deiner Art braucht einem nur auf amtlichem Weg vorgesetzt zu sein und die Macht zu bekommen, ihre sinnlosen Entscheidungen respektieren zu lassen, und schon wüten sie bei jedem Stimulus los. Wie zerbrechlich bleibt aber diese Macht nach so viel Strebertum. Wir lachen über dich. Sei aber versichert, dass wir deine ganze weitere Laufbahn mit der Aufmerksamkeit beobachten werden, die sie verdient. Daraufhin flogen dann bei dem nächsten Vortrag von Moles Eier, faule Tomaten, und diese ganze Sache als Studentenbewegung beginnend eskalierte sich bis, wie gesagt, Nanterre, Sorbonne, und wegen der Besetzung kann man so in der Linearität durchaus auch sehen. Und das gibt uns heute zu denken, wie hilflos und wie regressiv gegenüber der technokratischen Rekuperation der Möglichkeiten, das Geschlecht zu mit Willen und Bewusstsein zu konstruieren, das Geschlecht, die Form, die Gestalt des Geschlechts durch das gesellschaftliche Individuum, die SI damals sich verhielt. Und jetzt kann ich ex negativo vielleicht doch meine Antwort versuchen, dass das nicht die Richtung sein kann, die Frau aufzuheben oder die Frau zu sozusagen einzukonservieren als Konstrukt, das einfach da ist, das geistert und das vor allem in den Bildern figuriert. Das kann nicht die Form der Auseinandersetzung sein, die wir heute an die wir anknüpfen können, sondern wir müssen schon die Aufhebung des Geschlechts in anderer Weise materiell, biologisch und vor allem kulturell und psychisch denken. Mehr kann ich jetzt im Moment auch nicht sagen. Ich habe die vage Vermutung, ich weiß nicht, ob die wahr ist, dass vor allen Dingen bei dir hier rechts eine These implizit und mehr oder weniger explizit zugrunde liegt, und zwar, dass die kapitalistische Produktionsweise notwendigerweise mit einem bestimmten Geschlechterverhältnis zusammenhängt, vielleicht der heteronormativen Matrix, und dass folglich für eine wahre queere Emanzipation irgendwie eine kommunistische Revolution notwendig wäre. Wenn diese These hier drin steckt, dann habe ich sie erstens theoretisch nicht verstanden und kann sie empirisch nicht nachvollziehen. Und deswegen würde ich von am liebsten allen drei ein kurzes Statement dazu haben. Und dann vielleicht noch eine Dogma-Bedingung dazu. Möglichst wenig marxistisches Vokabular und möglichst kurz. Danke. Darf ich gleich weitermachen? vielleicht nur mal eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Wir sind ja natürlich keine Marxisten, deswegen verwenden wir auch kein marxistisches Vokabular. Tatsächlich hatte ich mir den Abend aber anders vorgestellt, eher so als Diskussionsabend, weil ich meine, im Prinzip haben wir eine Grenze dargestellt, wo dann auch irgendwie klar wäre, jetzt muss man sich halt mal anfangen zu streiten. Insofern finde ich es vielmehr nur so gerade als kleine Zwischenbemerkung ein. Ja, also die Frage, ob ein notwendiger Zusammenhang besteht zwischen der Trennung des Geschlechts, ich nenne es mal so, das ist jetzt auch nicht besonders marxistisch, glaube ich, und der, oder nennen wir es die Geschlechterordnung und der kapitalistischen Produktionsweise und ihre Aufhebung, also Aufhebung beider ineinander und wechselbedingend, das wäre die These, nach der gefragt worden ist. Ich selbst vertrete diese These vorläufig. Und müsste sie es versuchen zu begründen. Das ist natürlich, scheint mir immer so klar zu sein, das ist selbstverständlich, ja, dass das sich wechselseitig bedingt. Aber wie ist das jetzt? Und dazu noch ohne Rekurs auf die marxischen Ansätze zu begründen, eigentlich nicht. Ich muss gerade mich jetzt zu Marx flüchten, und zwar zu der Kritik der deutschen Ideologie, wo nämlich die ganze materialistische, du kannst das ruhig als meinetwegen jetzt als Glaubensbekenntnis oder Credo von mir nehmen, das ist mir egal. Es ist für mich kein Credo und kein Glaubensbekenntnis, sondern ein, wie es so schön heißt, ein Ansatz, in den ich gerne auch konstruktivistische und dekonstruktivistische Ansätze aufsaugen und aufnehmen möchte, wie der materialistische Löschblatt, die theologische oder konstruktivistische Tinte. Das ist mir egal. Aber das materialistische Anliegen hierbei kann doch nur davon ausgehen, dass das Natur- und Gesellschaftswesen Mensch, wie es in deutscher Ideologie Kritik als in der Einleitung Feuerbach zur deutschen Ideologie Marx, Engels, Moses, Hess, Weidemeyer und andere haben damals 1800 ungefähr 46 diese Grundlegung eines historischen Materialismus, ist heute die Formel, kann nichts dafür, gegenüber den Junghegelianern versucht zu formulieren. Das Buch ist bis heute nicht wirklich befriedigend konstruiert, aber dieser Teil ist ziemlich perfekt konstruiert worden, inzwischen auch in der Mega und vor allem in bestimmten Zeitschriften. Wir können also die Urgestalt dieser Kritik sehen. Und da beginnt der ganze historische Materialismus, wie er sich da auch selbst gar nicht so bezeichnet, aber wie er als Methode sich präsentiert, zuerst genau damit, dass das erste und elementarste Produktionsverhältnis von Menschen das der Gattung selbst ist. Und dass der Geschlechtsakt zwischen dem beiden dimorph gestalteten den dimorphen Gestalten des Geschlechts, diesen beiden Polen oder Extremen, das ist schon bereits dann strittig und da muss ich sofort drauf kommen, auf die Unterscheidung zwischen Polarität, Bipolarität und der Fassung als Extreme, männlich, weiblich, aktiv, passiv und so weiter, dass jedenfalls diese Zweigestaltigkeit des Geschlechts, und zwar des Menschengeschlechts in den einzelnen sozusagen Gattungsexemplaren, wie sie weitgehend vorliegt, es interessiert selbstverständlich, und das ist eine Verblendung, eine gewisse, nicht, dass das Geschlecht eben nicht nur in diesen zwei polaren Formen auftritt, sondern ein vielgestaltiges Geschlecht ist, was heute sozusagen erst so richtig in seiner ganzen Tragweite ans Licht gekommen ist, gerade durch die Queerness, Transgender und so weiter Bewegungen. Das interessiert da weniger, aber die Funktionalität der biologischen Zweigespaltigkeit des dimorphen Geschlechts, die ist tragend für die Formen der materiellen Produktion. Elementarst, Hausarbeit, Teilungen der gesellschaftlichen Arbeit, gebunden an Gebärfunktion und so weiter, diese Zuweisungen. Damit ist es, und wenn man die Ethno-Exzerpte von Marx nimmt, ich werde immer philologischer statt unmarxistischer, da sieht man genau, dass Marx sich in seinen letzten Jahren nichts mehr beschäftigt als diese Untrennbarkeit des Patriarchats in seiner Genese, bei allen möglichen Ethnien, die damals sozusagen untersucht worden sind, von Morgan und so weiter, um 1870er, 80er Jahre, und genau studiert, wie Familienform als Patriarchat und als die Unterjochung der Frauen und Kinder durch den Pater Familias und so weiter, aber auch schon in vorrömischen Formen, wie das entstanden ist und gleichzeitig die Klassengesellschaft, die Genese von Klassengesellschaft und Klassenverhältnissen auch bedingt und auch dadurch bedingt ist, immer um die Eigentumsfrage herum. Zunächst Eigentum des männlichen Gattungsexemplars an den weiblichen Gattungsexemplaren und den Produkten der Fortpflanzung, nämlich den Kindern und den Sklaven, Knechten, den Vieh und so weiter. Also die Eigentumsfrage der Produktionsverhältnisse, die Reproduktion der Gattung selber im umfassenden Sinne und die Arbeitsteilungen und Zuweisungen sind unlösbar. Wie soll denn, wenn jetzt das erklärte und meines Erachtens vollkommen realistische Ziel einer kommunistischen Produktionsweise damit steht und fällt, dass die Subsumption der Individuen unter die Teilungen der gesellschaftlichen Arbeit abgeschafft werden? Die Subsumption, die Teilung der Arbeit kann man nicht so schnell abschaffen, aber die Subsumption der Individuen unter die Knechtungen der Individuen unter die Teilungen der gesellschaftlichen Arbeit, allein dieses Ziel, das bedingt doch ganz klar auch die Aufhebung dieser dimorphen Geschlechtsgestalt, auf die sich das naturalisierend immer gestützt hat und weiter stützt. Das hatten wir ja, diese Diskussion mit Hausarbeit und Doppelbelastung wegen dem Kinderkriegen und so weiter. Also wie gehe ich kommunistisch damit um? Ich kann dann nur so damit umgehen, und damit will ich das abrunden, diese Skizze, wie das materialistisch aufzulösen und mit Notwendigkeit als eine unaufspaltbare Totalität nur aufzulösen ist, dass Marx sehr frühzeitig schon in der Auseinandersetzung mit Hegel feststellt, dass das Geschlecht an den Polen männlich-weiblich als Zuschreibungen, als dimorphe naturvorgängige Gestalt oder was immer, die Diskussion brauchen wir gar nicht reinzugehen, wie immer es gegeben ist, das Geschlecht, in dieser Polarität ist es eine Identität. Marx schreibt gegen Hegel und kritisiert damit Hegel als inkonsequenten Dialektiker. Jetzt muss ich ein bisschen blättern, damit ich dieses wundervolle Zitat, wir hatten es auch in dem Kommunismus-Reader letztes Jahr mit drin, wie das Geschlecht von, im Unterschied zu Hegel, der das als Extreme und als Widersprüchlichkeit festzuklopfen versucht, nur eine Polarität und damit eine Identität ist. Und Marx schreibt ausdrücklich da in seiner Hegel-Kritik, dass es darum geht, den Widerspruch zwischen menschlichem und unmenschlichem Geschlecht herauszuarbeiten. Es geht um den Widerspruch und die Aufhebung des Widerspruchs von menschlichem und unmenschlichem Geschlecht. Das sind die Extreme, zwischen denen es keine Vermittlung geben kann. Und die Unterschiede, Differenzen und allen möglichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen und Gestalten des Geschlechts. Wie gesagt, egal, ob es biologisch gefasst oder kulturell oder rein in inneren Bildern als psychische Repräsentation gefasst, sind Identität und sind keine Extreme, zwischen denen es keine Vermittlung gäbe. Und das Zweite, was Marx grundsätzlich in der Kritik an dem Junghegelianer Max Stirner in Deutsche Ideologie weiter hinten, die nie jemand liest, feststellt, ist, dass durchaus alle Naturbedingungen, er spricht jetzt nicht über das Geschlecht, aber er spricht über sogenannte Rassen, die Max Stirner geltend macht, dass alle Naturbesonderheiten, alle Naturbedingungen, wie auch alle gesellschaftlichen Bedingungen und Prägungen, etwa durch Erziehung, aufgehoben werden müssen. Aber eben gerade auch die Naturbesonderheiten. Sie müssen durch Willen und Bewusstsein aufhebbar sein und auch sozusagen technisch und in ihrer Aufhebung und Beseitigung machbar sein. Ich spreche gar nicht mal von Aufhebung, sondern von Beseitigung dieser Unterschiede. Und wenn man das als Leitlinie nimmt, wird immer wieder klar, wie radikal bis in die Biosphäre hinein, die Biomasse hinein, die materialistische Theorie, die Aufhebung der Trennungen zwischen den Menschen denkt. Und wie sie zugleich immer von der, nicht von irgendeinem Kollektiv, das das durchsetzt gegen die Individuen, wie etwa unser guter Abraham Mohls als Hypertechnokrat, der von den Menschen an einer Stelle als Insekten, 3 Milliarden Insekten spricht und was de Boer besonders erbost, sondern eben als nicht staatliches, staatlich regulatives Subjekt, sondern als und auch nicht als Kapital, das da durch Genmanipulationen die Leute konstruiert, sondern die Individuen selbst, das ist die Leitlinie der kommunistischen Produktion und Verteilung in Grundrisse etwa immer wieder betont an den Horizont gestellt, dass die freie, schrankenlose Selbstbestimmung der assoziierten, gleichen assoziierten, frei vereinbart produzierenden Individuen auf höchstem gesellschaftlichen Ausrüstungsniveau, technologisch, diese Selbstbestimmung, wie sie denn zu sein, wie sie sein wollen, wie sie ihre Entwicklung der Persönlichkeit und der Individualität gestalten wollen, muss ihnen allein im Sinne von ich bin nichts und müsste alles sein anheimgegeben werden. Das ist das Ziel der kommunistischen Produktion und Verteilung auf dem modernen Niveau. Alles andere ist regressiv, ist Einbindung in Gemeinschaften, ist Einbindung in Rollen. Und dazwischen gibt es doch keinen Übergang, der nicht entweder in der regressiven Gemeinschaftlichkeit verharren würde oder der nicht den Sprung in die kommunistische Gesellschaftlichkeit der freien Assoziation freier, selbstbestimmter Individuen machen würde. Ich sehe da keine Möglichkeit, das voneinander zu trennen. Soweit vielleicht ein bisschen wirr, aber doch von der Leitlinie her geantwortet. Na, im Prinzip hast du ja jetzt gesagt, das Geschlechterverhältnis hat es schon immer gegeben, aber im Kommunismus endet es. Und ich würde es eigentlich genau andersrum sagen. Also über Geschlechtsakte in der Antike oder so weiß ich nichts. Also das Geschlechterverhältnis, wie es sich uns darstellt, ist eins in der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist das, worüber wir reden können. Und ich würde auch sagen, so wie wir es jetzt, wie es sich auch als Analyse niedergeschlagen hat, betrachten wir es auch als Aspekt der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass wenn sozusagen Theorien, die die bürgerliche Gesellschaft kritisieren und diesen ganzen Aspekt außen vor lassen, dass es dann aufgehoben wird sozusagen mit dem Kapital, was immer das heißen mag. Also ich glaube, dass es ziemlich schwierig ist, also das ist ja eigentlich diese Lücke, die bei uns am Ende bleibt, sowas wie eine avantgardistische Kapitalkritik, wie die der SI, die ja sozusagen schon Marx aktualisiert, in Anschlag zu bringen für sowas wie, die haben das Geschlechterverhältnis überhaupt nicht angeguckt. Aber wenn wir versuchen, es zu denken als etwas, was genuin sich durch alle kapitalistischen Verhältnisse durchzieht, sozusagen, dann kann so eine Kritik des Kapitals eigentlich das Kapital auch überhaupt nicht über Bord werfen, so, weil es nicht trifft. Und im Prinzip sind das, glaube ich, die Probleme, mit denen sich die ganzen Theorien rumschlagen, die versuchen, sowas wie Geschlechterverhältnis mit in die Kapitalkritik reinzudenken. Also im Prinzip hat das noch keiner so richtig toll geschafft oder so. Ich denke, irgendwie wir suchen danach oder so. Und diese Idee von Andrea Thumann, die dann Roswitha Scholz aktualisiert, sowas wie es gibt eine Reproduktionssphäre, die sozusagen ganz stark mit drin ist und dann sozusagen die Aktualisierung davon wieder zu sagen, das ist eine Totalität, aber die Totalität ist gegendert oder sowas. Das sind irgendwie, denke ich mal, so Hilfsbegriffe, um überhaupt das Problem da reinzudenken. Und ich glaube schon, dass man zum Beispiel von Marx, der nicht eigentlich so eine statische Darstellungsweise hat, wie er häufig rezipiert wird, sondern ja sagt, wenn wir den Aspekt von der einen Seite betrachten, sieht es so aus, wenn wir den Aspekt von der anderen Seite betrachten, stellt er sich so dar, sozusagen sehr wohl methodisch noch was rausholen können, was sich überhaupt noch nicht durchgesetzt hat. Aber also man muss sich das meines Erachtens auch nicht von Marx holen. Also das wäre halt die Frage, wie man irgendwie Dekonstruktions-Poststruck-Theorien zusammenbringen kann. Aber ich glaube, dieses Problem, dass wenn man das Genderverhältnis quasi ernst nimmt als Problem und mit reindenken will, dass man dann nicht einfach weitermachen kann mit, naja, wir also so im Prinzip wie die SI es gemacht hat. So wir kritisieren das Kapital und danach ist eh alles super. Glaube ich nicht, dass es ist. Willst du auch noch was sagen? Ja, schon. Achso. Vielleicht will ja noch jemand anders was sagen. Ja. Ja, also was ich jetzt an dem letzten Diskussion oder an dem Beitrag jetzt von der Tagesdiebin, also was ich da problematisch finde, ist das Geschlechterverhältnis in der das aktuelle Geschlechterverhältnis nur als eins zu begreifen, was die bürgerliche Gesellschaft, also was in der bürgerlichen Gesellschaft existiert. Also dass diese Gesellschaft zentral, also dominierende bürgerliche Subjekt, also es hat ja eine Vorgeschichte oder eine Urgeschichte, wie manche sagen, also weist also über die Jahrtausende und mehr, also sagen geschichtlich zurück und was den Übergang zu einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ausmacht, das ist ja zentral der Punkt, dass ein offenes patriarchales Verhältnis, was also eine direkte persönliche Abhängigkeit zum zentralen Kennzeichen hat, dass genau dieses Verhältnis, genau dieses offen patriarchale Verhältnis in ein kapitalistisches, versachlichtes überging. Also das Kapitalverhältnis ist das Patriarchat, aber eben in verwandelter und versachlichter Form. Also ja, und vor dem Hintergrund, denke ich, kann man es nicht trennen. Also denke ich, halte ich es für nicht richtig, wenn du also sagst, dass man kann sich nur die bürgerlichen Verhältnisse angucken. Also weil dann hat man, dann kriegt man gerade das Patriarchale daran nicht, weil es gibt da diesen patriarchalen Urgrund, sag ich mal, der in diesem versachlichten Patriarchat also mitgeschleift wird. Um dann mal tatsächlich jetzt so in die Diskussion zu kommen. Aber das heißt doch auch vor allem eines, nämlich dass sozusagen das Patriarchat, also so wie es sozusagen über den historischen, also die Zeit vorbürgerlicher Vergesellschaftung und versachlichter patriarchaler Herrschaft geherrscht hat, dass da doch auch dann eine andere Qualität drin ist. Also sprich, dass wir das Also man könnte ja jetzt auch mit so einer bestimmten Logik sagen, ja prima, dann drängt ja offensichtlich diese Versachlichung dahin, dass eigentlich sozusagen genau das, was sozusagen an Patriarchat irgendwie davor irgendwie sich durch die Geschichte schleift, eigentlich zu irgendeinem Ende kommen könnte. Oder verstehe ich dich da falsch? Das könnte also zu einem Ende kommen. Also sprich, irgendwie alle wären gleiche und freie Lohnarbeiterinnen und die ganzen Probleme gibt's nicht mehr. Alles sind gleich vom Kapital. Darf ich dich versuchen zu interpretieren? Ich habe dich so verstanden, und da habe ich also heftig nicken müssen, dass das versachlichte Patriarchat in der Form des Kapitalverhältnisses, das heißt eben Kapitallohnarbeitsverhältnis, einen grundsätzlichen Modus, wie Marx an Kapital 3 zum Beispiel nochmal ausdrücklich betont und in Grundrisse, das Kapital ist das letzte Zwangsarbeitsverhältnis in der Geschichte. Es ist freie und zugleich erzwungene Arbeit, die Lohnarbeit, und die das Kapital ja setzt und reproduziert. Und was darin ausgedrückt wird, von Marx jetzt nicht explizit in Bezug auf Patriarchat, aber ganz logisch und historisch zwingend, ist, dass ein Herr-Knecht-Verhältnis da mit eingeht oder auch mitgeschleift wird, wie es eben eine Subordination, ein Opfer, eine Ausbeutung in dem emphatischen Sinne sozusagen, das bis hin zu dem Kampf zwischen Leben und Tod, wie Hegel das im Herr-Knecht-Paradigma auch zuspitzt, der Kampf zwischen Leben und Tod, um Leben und Tod zwischen der Knechtseite und der Herrseite. Du hast vorhin bist auf dieses Paradigma eingegangen. Und das ist ja gesetzt im Kapital und nicht aufgelöst, als ein, da muss ich jetzt aus Weichen sozusagen springen, deswegen habe ich so heftig mit dem Kopf genickt, das, was der kommunistische Psychoanalytiker Otto Fenichel und der Fenichel-Kreis energisch, gerade in den 30er, 40er Jahren, also zeitgleich mit der Dialektik der Aufklärung, als die entstand auch dann 46, immer betont hat, das Kapital ist ein paternalistisches Verhältnis. Der Arbeitgeber, der ist der, oder der Vaterstaat, Andrea Truman hat es ja auch nochmal ins Licht gerückt, Vaterstaat sorgt dann für die alleinerziehende Mutter, beziehungsweise sie muss darum sich bemühen, und gleichzeitig ist dann die Mutterrolle wieder von einer anderen Instanz eingenommen. Dieses paternalistische und damit auch patriarchalische Verhältnis ist allumfassend auch als Bild, als spektakuläres Bild von der Abhängigkeit im Kapital gesetzt. Insofern handelt es sich um eine ganz versachliche freie Lohnarbeit, Kontrakt, freies Rechtssubjekt, der Kontraktpartner, die nur ihre Ware verkaufen, und wenn es auch nur die wahre Arbeitskraft ist. Aber gleichzeitig in diesem unerträglich sich spannenden Widerspruch, zu welcher Subjektivität er dann führt, ist eine ganz andere Frage, ob er zur konformistischen Revolte führt oder ob er zu einer kommunistischen Auflösung führt. Das ist dann eine ganz andere Ebene, diese Frage der Aufhebung. Aber das ist das Patriarchat sui generis, was hier gesetzt ist. So habe ich dich, in dieser Richtung habe ich verstanden. Ich sehe es vielleicht ein bisschen zu sehr jetzt in der psychischen Sphäre, aber es ist auch ein ökonomisches Abhängigkeiten, Herr-Knecht-Verhältnis, was Marx immer energisch betont. Und was anderes ist denn diese Paternalität? Was ist anderes ist denn das Elter-Kind-Verhältnis? Was da reproduziert sich ja, wie die guten linken Psychoanalytiker wie Siegfried Bernfeld, Fenichel-Kreis und so weiter immer wieder versucht haben zu zeigen. Und da setzt die SI auch an, leider an Wilhelm Reich, der das biologisiert, aber an diesem Blick der linken Psychoanalytiker vor der Durchsetzung der angepassten medizinalisierten Psychoanalyse und der kritischen Theorie, die diese analytische Sozialpsychologie auch versucht hat aufzunehmen und auch in eine spektakelkritikartige Form, denken wir an Adorno's Aufsatz, die Struktur der faschistischen Propaganda, wo immer der Paternalismus, das Elter-Kind-Verhältnis und damit auch die ödipale Konstellation, um in Freudscher Terminologie das zu fassen, immer wieder verschärft wird und immer wieder reaktualisiert und reproduziert wird in der ökonomischen Form der freien, gleichen Zirkulationspartner sozusagen. Also das wäre jetzt sozusagen etwas, was mich sehr überzeugen würde, diese Haltung. Deswegen ist damit auch wiederum nur das Patriarchat aufzuheben, dass das Lohnarbeitskapitalverhältnis gesprengt wird. Das Rebellische der SI knüpft in der Tat daran an. Entschuldigung. Also unter aller Wahrscheinlichkeit verstehe ich mir vieles nicht. Trotzdem versuche ich es aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Unter aller Wahrscheinlichkeit verstehe ich nur vieles nicht, aber ich versuche es aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, weil wenn ich es richtig erfasst habe, geht es irgendwie darum, patriarchale Strukturen zu erkennen, sozusagen auch in kapitalistischen und oder ähnlichen Strukturen und irgendwie dazu sagen, wie Mensch irgendwie was aufheben kann, indem entweder eins aufgelöst wird oder anderes. Wir haben auch bei uns, also im Freundeskreis gibt es auch genügend Diskussionen und wenn ich da so den Common Sense irgendwie gerade so ein bisschen hinkriege, ist es eher so, dass wir das alles als, egal ob Kapital oder Kapitalherrschaft oder ob Patriarchat, wir das mehr als Herrschaftsstrukturen auffassen und ich würde da irgendwie so ein bisschen in diese Diskussion reinlenken wollen, halt verschiedene Kämpfe führen zu wollen, vollkommen unabhängig, wo da die strukturgleichen Merkmale sind. Das sind alles Herrschaftsstrukturen, die halt jeweils gesondert eine Dekonstruktion benötigen. Und da wäre sozusagen interessant, warum das nicht beleuchtet wird, weil oder ich verstehe es nicht und sehe nicht, wo es beleuchtet wird. Das kann natürlich auch der Fall sein, weil auch vorhin zum Beispiel oft davon die Rede war, irgendwie so ein, Geschlechterkritik in die SI-Sache reinzubringen und oder ähnliches, wo ich mir gedacht habe, warum ist das nicht so wie bei Foucault, wenn ich ihn frei zitieren darf, wo gesagt wird, naja, ich habe halt meinen Werkzeugkoffer und ich nehme mir halt da die Argumente und da und habe halt so mein Werkzeug und arbeite so an Gesellschaftskritik. Und ich frage mich halt sozusagen einerseits, warum soll das ein so ein großes Ding sein, eine Theorie, eine Bewegung, die alles macht, anstatt wo halt verschiedene kleine Kämpfe geführt werden und Herrschaftsstrukturen aufgelöst werden, im Gegensatz zu, weiß ich nicht, das Kapital auflösen. Meine kurze... Oder ich verstehe es nicht, das kann auch sein. Ich würde auch vielleicht vorschlagen, wenn da ja die Antworten doch manchmal recht lang ausfallen, also falls es noch gleich noch irgendwie mehr Meldungen oder weitere Redebeiträge noch aus dem Publikum gibt, dass es vielleicht auch gleich nochmal jemand nachkommen kann, sonst, also ich habe sonst die Befürchtung, dass vielleicht nicht alle jetzt noch zu Wort kommen, die vielleicht eine drängende Frage haben oder darauf auch gleich nochmal eingehen wollen oder so. Also wenn jetzt noch... Mir ist gerade nur was eingefallen, was ich auf die Frage, die gerade gestellt wurde, antworten würde, nämlich, dass ich glaube, diese Theorie den Versuch macht, den Gegenstand, nämlich die kapitalistische Gesellschaft zu begreifen und das würde bedeuten, wenn man versucht, das als eine Totalität zu begreifen, was eben heißt, dass man das eben nicht trennen kann, also dass sozusagen die Hartz-IV-Empfängerin halt gleichzeitig als die Frauenrolle hat, gleichzeitig was weiß ich, was alles noch in ihrem Alltag erlebt, dann kulminiert das. Und dann lässt sich, um genau diesen Zustand zu kritisieren und den dann eben auch aufzuheben, also oder auch diese Herrschaft, ich glaube, den Begriff kann man da schon bringen, zu kritisieren, muss das eben aber auch in dieser Vermittlung, in dieser permanenten Vermittlung begriffen werden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was ich glaube, was die SI macht mit diesem Begriff von der Totalität. Genau, deshalb würde ich sagen, naja, also ein Werkzeugkoffer, der eben an verschiedenen Stellen ansetzt, hat, würde ich sagen, kann das immer nur so ein bisschen reparieren, damit das nicht mehr leckt, aber könnte nie das komplette Ding, das einfach tatsächlich zusammenhängt, immer in jedem Augenblick nicht ganz aufheben. Ich glaube ja nicht. Ich sag da jetzt doch noch mal kurz was dazu. Ich würde da jetzt noch mal antworten, dass ich glaube, dass sich in der Theorie ja auch ein bestimmtes Denken widerspiegelt und auch ein bestimmtes Denken von einem Gegenstand. Und insofern glaube ich, sich eben nicht alle Theorien irgendwie oder man sich halt irgendwas aussuchen kann und dann einen Teil von einem Gegenstand abschneidet. Insofern, also vielleicht, wenn es ein großes Werkzeug ist oder so, keine Ahnung, aber ich glaube, das meintest du auch nicht. Deshalb, aber vielleicht müsstest du nochmal antworten da genauer, weil ich würde halt sagen, der Gegenstand, der halt kritisiert werden muss, hängt halt zusammen, ist vermittelt, deshalb kann man halt nicht sich beliebig irgendwelche Theorien ranzen. Situation, das war mir auch bewusst, ich wollte nur darauf hinweisen, Kapital zu kämpfen und auf der anderen Seite stand dann, naja, wenn wir das Kapital kämpfen, dann wie können wir die besiegen und ist es wirklich Und da ist wahrscheinlich da überlegen, wie kann ich die alltäglichen Herrschaftssituationen schreiben. Das schien mir Zeit. Oder, wie gesagt, dazu ist es dann, wie zum Beispiel die Brutalität. Okay. Ich versuche jetzt auch nicht lang und so. Ich würde sagen, ach, die Herrschaftssituationen, die verändern sich eh schon ständig, weil nämlich wir es mit einer Vergesellschaftungsform zu tun haben, die eh ständig ihren eigenen Boden und ihre eigenen ihre eigenen Grundlagen ständig umwälzt. Wir haben es mit einer relativ revolutionären Form der Vergesellschaftung zu tun, bloß dass sie halt sozusagen das immer wieder Gleiche auf erhöhter Stufenleiter herstellt. Also das heißt, für mich interessiert tatsächlich nicht so sehr die Frage der Veränderung von Herrschaft, sie interessiert mich historisch und sie interessiert mich bezüglich der Frage, was für einen Boden das herstellt für das, was mich interessiert, nämlich ihre Überwindung, ihre Aufhebung dahin, dass sozusagen das, was vorhin mal so genannt wurde, eine freie Assoziation von Individuen, von assoziierten Individuen möglich ist, die tatsächlich nicht mehr von ihrer von den eigenen Formen, die sie herstellen, beherrscht werdend tatsächlich irgendwie sich auf dem Planeten hier auf hohem gesellschaftlichen Niveau und sozusagen in höchster Entfaltung ihrer Individualität bewegen können. Deswegen sozusagen ich verstehe den Punkt zu sagen, wie können wir denn das jeweils Angemessene den verschiedenen Machtverhältnissen gegenüber, so wie können wir sie analysieren, aber die Frage interessiert mich doch eigentlich nur dahingehend sozusagen in der Frage der Abschaffung irgendwie von dem ganzen Quatsch und das mit der Abschaffung interessiert mich dahingehend, wie konstituiert sich eigentlich Vergesellschaftung hier heute, wie hat sie sich historisch hergestellt und mit was für Ergebnissen habe ich es zu tun und wie sind mir überhaupt die Möglichkeiten historisch irgendwie untergeschoben worden, sie überwinden zu können. Also ich glaube, dass du auf eine Art ja recht hast mit dem, ich habe da verschiedene Situationen, die ich loswerden will oder so. Die Frage ist ja nur, also auf die wir überhaupt keine Antwort haben, aber wo ja jeder sozusagen irgendwie dran rumfrickelt, wie werde ich sie denn los? So, und irgendwie der erste Ansatz ist ja meistens, sich einen Begriff davon zu bilden, mit was man es da einfach zu tun hat. Und wenn der Begriff, also die Vermutung, diese Totalität ist ja quasi eine Art von Vermutung, dass das Ganze zusammenhängt. Und interessanterweise fand ich am auch gerade die beiden Redner, die angetreten waren, zu sagen, es ist ganz wichtig, irgendwie, keine Ahnung, Geschlechterverhältnis, wie es aus der ganzen Geschichte rausragt, anzugucken, dann komplett sozusagen so argumentiert, wie eigentlich ist das ganze Kapital patriarchal strukturiert, was ja genau sozusagen das ist, mit dem wir es zu tun haben, was auch das ist, was wir loswerden wollen. Und meines Erachtens dienen solche Ausflüge in die Geschichte, wenn sie nicht dazu dienen, sozusagen deutlich zu machen, dass mal was anders war und deswegen auch theoretisch anders gedacht wird und deswegen sozusagen so Festzuschreibungen einfach unsinnig sind, eher dazu genau das zu machen, was jetzt nicht, glaube ich, nicht das ist, was ihr wolltet oder so. Aber den Begriff dessen, mit was man es zu tun hat, kann man sich, glaube ich, nur aus dem bilden, was uns umgibt, sozusagen. Und ich glaube, es geht eigentlich genau darum, das, was du jetzt Herrschaftssituationen genannt hast, zu fassen. So, sind das verschiedene Situationen? Sind das Situationen, die sich wie aufeinander abbilden? Also Vermutung ist ja eher, dass sie es tun, sozusagen. Und wo man dann das Werkzeug herkriegt. So, also mit welchem Werkzeug man das wieder los wird. So. Und wenn du quasi schon die richtigen Werkzeuge da gefunden zu haben meinst jeweils, dann komm noch mal nach vorne, bitte. Nur ganz kurz, das Stichwort, denke ich, für das deine Frage, die du aufgeworfen hast, durch den Terminus Herrschaft, der, gerade weil du dich auf Foucault berufst, zu Recht mit dieser Entdeckung, wie diese Bemächtigungen von Menschen über Menschen zustande kommen und auch aufgehoben werden können, denn da wollte auch Foucault sicherlich hin. Aber er beißt sich ja fest darin, dass er eigentlich nur Macht untersucht. Er ist ja geradezu negativ machtbesessen, Foucault. Der Terminus der Macht ist hier gegenüber dem Personalen der Herrschaft abzugleichen. Und die Herrschaft, die von der materialistischen, von Marx aufgemachten sozusagen Analyse immer wieder und bis gerade bei auch der SI zugleich mit dem Begriff der Macht, aber in einer Differenzierung analytisch geführt worden ist bei der Totalität der Verhältnisse, die ja durchaus wechselseitig in ihren Wechselbedingtheiten eben als das falsche Ganze, das zugleich ein unendlich intensiv und extensiv unendliches, unabschließbares, auch erkenntnismäßig unabschließbares Ganzes ist, doch in einem struktiven Zentrum, wie Lukács das so treffend nannte, wo die SI und die kritische Theorie Adornos und alle auch ansetzen, diese Wert- und Warenform, die empirisch, die im Alltag, den du ja auch auf den du ja auch ausgehst, dass es im Alltag geschehen muss, ist ja millionenfach und milliardenfach diese Wert- und Warenform, die Kernzelle, die ist ja da, das ist eine empirische, konkrete und zugleich hochabstrakte Kristallisation der gesellschaftlichen Verhältnisse, aller gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das ist ein Verhältnis, was sich nicht nur mit Macht, sondern zugleich auch mit personalen Verhältnissen, mit Verhältnissen zwischen Personen und den Übergängen, was bei der Patriarchatsfrage eine sachliche Form von Patriarchat oder Paternalität und Herr-Knecht-Verhältnis und Elter-Kind-Verhältnis sozusagen und all dem und auch eben Mann-Frau-Verhältnis, die Frau als Besitz, die Kinder als Besitz, die Eigentumsfrage, auch schwierige begriffliche Klärung, was Eigentum und was Besitz jetzt genau ist, wo sich das unterscheidet. Das ist diese Arbeit des Begriffs, die SI versucht hat, in der Frage von Herrschaft und Macht, ohne jetzt das eine gegen das andere einzutauschen, aufzuwerfen. Und um diese Frage der unmittelbarsten Beziehungen der Menschen, denn sie sich gegeneinander sozusagen verkaufen müssen in ihren Geschlechterrollen und zugleich aber auch als die Bemächtigungsfrage, wie kann die Wertwarenproduktion durch die Aneignung der einer ganzen Wirtschaft sozusagen der Bewegung der Besetzung und darüber hinaustreibend es war ein Appell, das über Frankreich hinauszutreiben, in eine weltrevolutionäre Situation zu treiben, die auch in Ansätzen durchschimmerte dann, in dem, was Frankreich Mai 68 auslöste. Das war ja schon eine weltrevolutionäre Stimmung und auch Strömung, die da aufkam. Und das ist die Frage der Totalität, die sich nicht von dem alltagsmikrologischen Macht- und Herrschaft und Herrschaftsverhältnis bis in die Biomacht hinein, lässt sich das nicht trennen. Das muss zusammengesehen werden. Und da will ich auch nur als Stichwort auf diese Frage, dieses große Problem der Sprache und der sprachlich-diskursiven Konstitution von Macht und auch von personaler Herrschaft nur hinweisen. Die SI hat immerhin unternommen, ein situationistisches Wörterbuch ins Werk zu setzen. Sie ist damit nicht sehr weit gekommen, aber sie hat dieses Programm auch entwickelt und sie hat damit begonnen, in so einem Archiv und so weiter. Ihr ging dann die Mittel aus. Das ist so etwas, was zur Psychogeografie gehören würde. Die Weise und die Gestalt, in der die toten Geschlechter und Mächte der Vergangenheit, wie Marx das nennt, über die Lebenden herrschen, qua Sprache, qua diskursiver Machtdispositive, das muss selbstverständlich untersucht werden, nur muss es materialistisch untersucht werden. Es muss nicht wie Foucault das einfach nur als das ewige relativistische Spiel um der Hörner und Zähne der Tiere oder der Menschen um Macht und der Wille zur Macht im nietzscheanischen Sinne sozusagen als vitalistisches Lebensprinzip. So lässt sich das nicht auflösen, wenn es so gefasst wird. Es muss schon bezogen auf die konkreten Eigentumsverhältnisse, die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen und die Lebenssituation, in der jeder einzelne Proletarisierte, der seine Arbeitskraft verkaufen muss, weil er nicht den Zugriff auf die gesellschaftliche Raumzeit hat und das sozusagen in einem bestimmten Bewusstseinsgrad auch weiß. Das ist die situationistische Definition von Proletarität. Ganz alltagsfasslich und konkret. Und da musste angesetzt werden, die Sprache zu untersuchen über diesen akademischen Konstruktivismus, der das sozusagen zu so einer Art neuen Staatlichkeit auszuweiten scheint, dass Sprachlichkeit sozusagen alles ersetzen soll, dass Ökonomie Sprache ist, alles wird Sprache. Marx hat sich dagegen verwahrt, dass Geld als Sprache und als bloßes Zeichen begriffen werden kann, was es auch ist in einer Dimension. Und diese Mehrdimensionalität der Machtverhältnisse, der ökonomischen Verhältnisse, der materiellen Verhältnisse, der Körper und zugleich der Sprache und des Bewusstseins, denen zurückgewirkt wird, diese materialisierte Ideologie, das wäre eigentlich der Gegenstand wenn da geht es nur, die Totalität hängt zusammen mit den Eigentumsverhältnissen, die sind total. Der Weltmarkt beruht auf einer totalen Enteignung der Gesamtarbeiterklasse im Weltmaßstab. Und die muss zur Klasse des Bewusstseins werden, um sich zu bemächtigen. Das ist ein Totalitätsverhältnis im Weltmaßstab. Darunter ist es nicht zu haben. Das hat die SI als internationale und nicht als irgendeine nationale Partei oder sowas betont. Und da müssen wir natürlich voll ansetzen. Deswegen geht das nicht mit irgendwelchen Werkzeugkästen allein, sondern die müssen schon in Bezug auf eine Totalität der Verhältnisse entwickelt werden und als Arbeit des Begriffs eben sprachlich umwälzend sich selbst reflektieren. Sehr abstrakte Auskunft, aber ich dachte, das muss man noch bei der SI würdigen. Also ich würde vorschlagen, wenn es jetzt noch Fragen und Anmerkungen gibt, noch eine letzte Runde zu machen. Angesichts der Zeit und ja, also wir sind jetzt ja auch schon ein Weilchen. Also wenn es jetzt noch Fragen und Beiträge gibt. Ja, also wenn jetzt gerade nicht, dann können wir natürlich einfach auch noch drüben im Café weiterreden beim Bier und Wein und Cola. Ja, gut, dann vielen Dank nochmal an euch und